hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Luxemburg! Luxemburgs Regierung hat über Jahre weg für Wirtschaftsunternehmen Geld versteckt. Jean-Claude Junckers Leute waren die Anlaufstelle für spezielle Steuersparmodelle. Schön ist es, Steuergeld zu klauen, sagt der Juncker, nein, das ist kein Traum. Ihr könnt sparen, mir vertrauen. Schön ist es, Steuergeld zu klauen. Deutschland! Die GDL überrollt mit Streik das Land. Die perfekte GDL! Und Gauck hat sich zum Hass auf die Linke bekannt. Randale! Oh! Im US-Kongress! Im US-Kongress! Obama muss sich mit Republikanern einigen. Blockade! Obama, Obama, Mehrheit, goodbye! Ey, lahme Ente bis zur Rente! Ballermann-Nana-Nachrichten, Ballermann-Nana-Nachrichten. Mehr Spaß, einfach SWR 3.